einmal die Immobilie. Ja, da kommt noch was dazu. Und zwar 6 Scheiben von der Pfeffersalami. Ja, dann nehme ich nochmal hier so eine Filetspitze vom eine ganz kurze Frage. Wir haben da einige überlegt, nach hier im Winter, zur Weihnachtszeit auf jeden Fall. Alles klar, okay. Danke. Tschüss.